Auf der Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees war am 20. Juli ein Beitrag zu lesen, in dem das südkoreanische Pakgune-Regime wegen der Hilfe zur innerkoreanischen Auseinandersetzung kritisiert wurde. Es wurde unterstrichen, auf dem asiatisch-europäischen Gipfeltreffen, das vor kurzem in der Mongolei stattgefunden habe, habe Park Geun-hye gemeinerweise von der Notwendigkeit der Denuklearisierung Nordkoreas geredet und die Teilnehmer darum gebeten, die Sanktionsresolutionen zu erfüllen.